Drittens, das Weltreich der Hohenstaufen. Untertitel: Der gute Herzog und schlechte Kaiser. Staufisches Gegenkönigtum. Bernhard von Clairvaux. Der neue Pfaffenkönig. Hi Welf, hi Weiblingen. Beginn der großen Nordostkolonisation. Der Unglückskreuzzug. Der große Barbarossa. Versöhnung mit den Welfen. Herzogtum Österreich. Kanzler Reinald von Dassel. Die Juristentagung von Roncaglia und der Kampf mit den lombardischen Städten. Alexander III. Und der Streit mit dem Kaiser. Reinalds Tod. Der Welfe weigert die Heeresfolge. Die Schlacht bei Legnano und der Tag von Venedig. Heinrichs des Löwen Sturz. Der Konstanzer Friede und die normannische Ehe. Der Kaiser zieht ins Morgenland. Kaiser Heinrich VI. Und Richard Löwenherz. Die Weltmachtpläne des Kaisers. Ein jäher Tod und ein unmündiger König. Der große Bürgerkrieg zwischen Staufen und Welfen. Walter von der Vogelweide. Die Ermordung Philipps. Friedrich II. Und das Ende der Welfen. Friedrichs II. Sizilisches Reich. Der Kreuzzug des Gebannten. Sieg über die Lombarden. Vernichtungskampf zwischen Kaiser und Papst. Das Konzil von Lyon. Tod Friedrichs vor der Entscheidung. Niedergang der Hohenstaufen. Karl von Anjou und das Ende Manfreds. Heldenkampf und Untergang des jungen Konradin. Das Haus der Weltkaiser erloschen. Nach einer kurzen Zwischenregierung kommt als richtiger Erbe der saalischen Macht ein Herrscherhaus zur Regierung, das die schicksalhafte Verknüpfung Deutschlands mit Italien und der Kaiserkrone zu einem gewaltigen Ringen zwischen Kaisertum und Papsttum steigert und der Welt das Panorama des erschütterndsten und tragischsten Machtkampfes bietet, den geistliche und weltliche Gewalt je auf Erden ausgefochten haben. Mehr als einmal hebt sich der Stern der Hohenstaufen zur Himmelshöhe und der Sieg im erbittertsten Kampfe, damit die Herrschaft über die Welt, scheint ihnen zuzufallen. Endlich aber senkt sich ihre Schale, beladen mit dem Todeslos, und wie das stolzeste deutsche Herrschergeschlecht untergeht, stürzt auch das von ihnen verfochtene Reich von seiner Höhe und endet in innerer Zerrissenheit. Die Macht des deutschen Königstums ist am Ausgang dieses Ringens so tief erschüttert, dass sie sich nicht wieder erholt hat. Erben der königlichen Macht aber sind dann die Fürsten geworden. Während der Herrschaft dieses Kaisergeschlechtes, indes durch die Gestaltung der Verhältnisse Sache der Fürsten und nicht des Kaisers, entwickelt sich das herrliche Werk der deutschen Kolonisation im Nordosten, das jedoch durch den unseligen Zwist des Löwen mit Barbarossa schwerste Einbuße erleidet und nicht ausreift. Wir sehen in diesem ganzen Zeitraum Deutschland im Besitz der stolzesten Wehrkraft. Die reisigen Ministerialien haben sich zum edlen Rittertum, der Hochblüte des Lehenswesens emporgeläutert, das auf der Höhe seiner Macht die Kraft durch den Geist gezügelt und sich eine vornehme Art des Lebens errungen hat. Der Ritter greift auch nach der Leier und steht als Verfasser der höfischen Epen, der Minnelieder, aber auch der großen Volksepen neben Nungenlied und Gudrun vor uns. Und um diese Höhezeit der deutschen Kraft noch stärker zu zeichnen, erstehen die steinernen Wunder der Dome in den deutschen Landen, zuerst der feierlich ernsten romanischen, die trotz ihres Namens eine echt germanische Schöpfung sind, mit ihren Rundbögen und Gruftkirchen und dem schweren Mauerwerk, dann aber immer mehr der lichtdurchfluteten, ganz Fenster gewordenen gotischen mit ihren Spitzbögen und Strebepfeilern und ihrer kühnen Bauart, die in schwärmerischer Inbrunst das Himmlische mit dem Irdischen verbindet. Wir stehen in der Glanzzeit des Mittelalters. Nach dem Tod Heinrichs V. übergehen die Fürsten das Wahlrecht Friedrichs von Hohenstaufen und wählen den Herzog Lothar von Sachsen zum König, 1125 bis 1137. Er ist den geistlichen Großen genehm, da er den Ansprüchen der Kirche entgegenkommt und auch von ihnen das Hominium, den schuldigen Mannschaftsdienst für den Kriegsfall, nicht fordert. Unter den weltlichen Fürsten aber hat er die Hilfe des mächtigen Welfen Heinrichs des Schwarzen von Bayern erlangt, der durch seine Ehe mit Gertrud, der jungen Tochter des söhnelosen Lothar, seinem Hause einst das Sachsenland zu erwerben hofft. Mit solcher Hilfe wird der Sachse, 65 Jahre alt, deutscher König, und zwar ein schlechter, nachdem er durch fast zwei Jahrzehnte einem tüchtigen deutschen König das Leben schwer gemacht. Nun soll der bisherige Partisan der Gregorianer verteidigen, was er bisher entschlossen bekämpft, soll Entscheidungen treffen, wo er bisher nur die Pläne anderer durchkreuzt hat. Dabei ist dieser Lothar einer unserer fähigsten Laienfürsten gewesen, der Vorläufer des stolzen welfischen Löwen und kein unwürdiger Nachfahrer des brunonischen Löwen, des großen Otto. Er macht das schon sehr geschwächte Sachsen zum kraftvollsten Gebilde des Reiches, er erweckt den Osten aus seinem Dornröschenschlaf. Sachsen wird unter ihm wieder auf seine heilige Aufgabe gelenkt, dem deutschen Volk den Nordosten zu erschließen. Der Sublinburger hat in den Marken hervorragende Männer sitzen. In der brandenburgischen Ostmark Albrecht von Ballenstedt, der nach seiner Bernburg den Namen der Bär führt. Die Wettiner in der Lausitz und in der Mark Meißen, die Schauenburger in Ostholstein. 1131 haben sich die Wagrier und Abotriten unterwerfen müssen und der Wagrierfürst Pribislaus hat Albrecht den Bären an Kindesstatt angenommen, sodass nach seinem Tod ihm das Land zufallen wird. Das Bistum Havelberg kann seine Auferstehung feiern, bald auch das Bistum Brandenburg. Die Mission schreitet bei den Pommern mit Erfolg fort. Der heilige Witzelin erringt bei den Ostholsten große Erfolge und begründet das Bistum Oldenburg aufs Neue. Das Ansehen des Reiches im Osten wächst. Deutschland greift erfolgreich in dänische Wirren ein und der Dänenkönig erscheint als Vasall auf dem Reichstag von Merseburg, wo auch der Polenkönig huldigt und den für 12 Jahre rückständigen Tribut nachzahlt. Ist Lothar unbedingt ein tüchtiger Herzog, dem wir viel im Osten zu verdanken haben, so hat er sich als Kaiser trotz redlichsten Fleißes nicht bewährt. Hier, wo es sich damals vorweg um das Verhältnis zum Papst handelt, hat ihm, wie so oft den Herrschern des Mittelalters, seine große Religiosität geschadet. Lothar gehört zu den schlimmsten Fällen einer Frömmigkeit auf Kosten des Reiches. Er gibt fast auf, wofür die Salier so heldenhaft gestritten. Erst in seinen letzten Lebenstagen scheint er umzulernen. So sitzt der 75-Jährige die ganze Nacht in der Frage der Besetzung der Reichsabtei Monte Cassino über den Akten, um schließlich unerschütterlich an den Rechten des Reiches über das hochbedeutende Kloster festzuhalten. Fast die ganze Zeit seiner Regierung muss sich Lothar mit den hohenstaufischen Brüdern Friedrich und Konrad herumschlagen, von denen Konrad 1127 sein Gegenkönig wird und auch die Krönung zum König von Italien in Mailand erlangt. Aber die Hohenstaufen haben sich doch übernommen und müssen schließlich, als ihnen 1129 Speyer, 1130 auch Nürnberg, dann auch Ulm entrissen wird, sich 1135 unterwerfen, noch ehe der Kaiser zu seinem zweiten Römerzuge aufbricht.